Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse. Heute mit einer urlaubsbedingten, etwas wortkargen Version. Versteht die folgende Stunde am besten mal als so eine Art musikalische Postkarte, denn ich bin gerade auf einer Reise bzw. so eine Art Roadtrip durch Europa und deshalb habe ich euch vorab einen Net Audio Mix zusammengestellt. Mit dabei ist unter anderem ein Best-of vom Astor Bellnet-Label. Die Schweden haben ja leider erst kürzlich ihre Pforten geschlossen, aber zum Glück sind alle Veröffentlichungen, also Compilations, Alben und EPs im Internet-Archive zu finden. Dann wird es geben frische Klänge vom Bad Panda Records Net-Label und zwischendrin tummeln sich immer mal wieder andere elektronische Tracks. Das also zur folgenden Stunde in diesem Net Audio Mix. Viel Spaß damit. We'll be right back. Your will that I shall for the future, looking backwards and forwards at the same time. Thank you.